mich jetzt an, ich bin zum Staatsfeind geworden und ich werde überwacht, als würde ich Kinder ermorden. Ich pumpe Raps auf den Beat, bis der Himmel brennt. Und mein Logo leuchtet wie ein Stern am Firmament. Denn das ist Primetime-Style mit dem Kopf durch die Wand. Und ich stehe vor dem Richter mit dem Schwanz in der Hand. Und ich sage nur die Wahrheit, bis der Staatsanwalt kotzt. Und ich wieder wegen Hochverrat in Einzelhaft hocke. Anzeige hier, Anzeige da. Aussage hier, Aussage da. Staatsanwalt schwul, keiner kommt klar. Halbes Jahr Knast, weil Staat in Gefahr. Die Zeitung schreibt Scheiße, weil da kein Arsch denkt. Und linke Rapper sind am Dissen, weil sie keinen Arsch kennt. Kein Arsch kennt euren billigen Scheiß. Ihr seid doch alle nur am Reden, weil ihr neidisch seid. Weil Hartz IV nicht reicht, geht ihr auf den Sack. So ein Neugier versucht ein Deal, doch keiner will den Spaß. Du machst 10 Jahre Rap und hast 10 ganze Tracks. Ich schenke dir einen Track, der wie ein Schwanz in dir steckt. Ihr kennt mich nicht, aber labert rum. Dieses Album ist für euch wie eure Kreuzigung. Ich schlage Nägel aus Stahl mit der Hand in das Holz. Denn nichts ist mir wichtiger als Ehre und Stolz. Schaut mich jetzt an, ich bin zum Staatsfeind geworden. Und ich werde überwacht, als würde ich Kinder ermorden. Ich pumpe Raps auf den Beat, bis der Himmel brennt. Und mein Logo leuchtet wie ein Stern am Firmament. Denn das ist Primetime-Style mit dem Kopf durch die Wand. Und ich stehe vor dem Richter mit dem Schwanz in der Hand. Und ich sage nur die Wahrheit, bis der Staatsanwalt kotzt. Und ich wieder wegen Hochverrat in Einzelhaft hocke. Das ist kein Spiel wie GTA, wo einfach alles immer klappt. Auf der Straße geht man drauf oder sitzt jahrelang im Knast. Du kannst nicht speichern und dann laden, wenn du wieder mal verkackst. Und dein Konto geht auf Null, wenn du die Kohle nur verprasst. Meine Freunde sind bankrott, das System hat sie gefickt. Wir gehen hier zugrunde, weil die Hoffnung schnell zerbricht. Keine Arbeit, keine Ziele, man verreckt hier wie ein Hund. Deshalb geben auch die meisten hier den Ausländern die Schuld. Sie sagen, ich bin Nazi, wer bekloppt und schizophren. Vielleicht aber auch Türke, doch auf jeden zu extrem. Was für ein Krüppel muss man sein, um diesen Satz nicht zu verstehen. Meine Vorfahren sind Deutsch und ihr seid scheiße am Erzählen. Ich verkaufe keine Döner, ich drück Rap wie Heroin. Deine Schwester kommt vorbei und wir zwei werden intim. Ich werde mich nicht ändern, weil ein Richter das so sagt. Ich bin nicht irgendwer, ich bin der King in diesem Staat. Schaut mich jetzt an, ich bin zum Staatsfeind geworden. Und ich werde überwacht, als würde ich Kinder ermorden. Ich pumpe Raps auf den Beat, bis der Himmel brennt. Und mein Logo leuchtet wie ein Stern am Firmament. Denn das ist Primetime-Style mit dem Kopf durch die Wand. Und ich stehe vor dem Richter mit dem Schwanz in der Hand. Und ich sage nur die Wahrheit, bis der Staatsanwalt kotzt. Und ich wieder wegen Hochverrat in Einzelhaft hocke. Halt bloß deine Schnauze, man darf nix mehr sagen. Nix mehr erzählen und keinen mehr fragen. Deine Meinung ist wie Asche, die zu Staub zerfällt. Und dein Traum vom schönen Leben bleibt bloß virtuell. Man kann nix mehr werden und schon gar nichts bewegen. Scheiße bleibt Scheiße und verschwindet im Regen. Siehst du die Angst in ihren Augen, unsere Jugend krepiert. Und wenn die Jugend krepiert, ist dieses Land ruiniert. Doch was ich sage, ist verboten und Volksverhetzung. Aber jeder dritte Deutsche denkt genau wie ich. Die schweigende Mehrheit, sie steht hinter mir. Und meine Tränen tropft vor Trauer auf das weiße Papier. Hier! Und die Show beginnt. Ich bleibe Ghetto und mach Tracks mit dem Killer-Instinkt. Ich bleibe hart und drücke ab, wenn es mich überkommt. Bis es endlich knallt und ein neuer...